mich wie ein Pflegekind aus Feindesland. All meine Träume sind im Ofenrohr verbrannt. Und alle Kinder hier wachsen an einem Baum mit Schlingen um den Hals, mit Schlingen um den Hals, mit Schlingen um den Hals, mit Schlingen um den Hals, mit Schlingen um den Hals. Ich fühle mich wie ein Pflegekind aus Feindesland. Die Gegend hier ist bunt, doch die Erde riecht verbrannt. Und jeder hier hat eine Nummer auf dem Kopf und eine Schlinge um den Hals. Eine Schlinge um den Hals. Eine Schlinge um den Hals. Die einen nennen sie Sicherheit und die anderen Innovation. Sie sagen, sie sei ein Teil von uns, doch sie reden so viel. Und was bedeutet das schon? Ich schneide die Schlinge ab, ich geh nicht mehr zurück. Ab heute geh ich aufrecht und nicht mehr gebückt. Ich schneide die Schlinge ab, ich geh nicht mehr zurück. Ab heute geh ich aufrecht und nicht mehr gebückt. Hey, das, was ihr hier Leben nennt, als für mich Totentanz. Und ihr seid ja die Henker hier und die Schlinge Ignoranz. Ich schneid die Schlinge ab, ich geh nicht mehr zurück. Ab heute geh ich aufrecht und nicht mehr gebückt. Ich schneid die Schlinge ab, ich geh nicht mehr zurück. Ab heute geh ich aufrecht und nicht mehr gebückt. Ich schneid die Schlinge ab, ich geh nicht mehr zurück. Ab heute geh ich aufrecht und nicht mehr gebückt. Ich schneid die Schlinge ab, ich geh nicht mehr zurück. Ab heute geh ich aufrecht und nicht mehr gebückt. Ich schneid die Schlinge ab,